Hallo liebe Zuhörerinnen und willkommen zu einem weiteren Podcast in der Reihe Stadt und Migration. Die Reihe ist im Rahmen des Seminars Urban Cultural Studies an der Jade-Hochschule entstanden. In unserem heutigen Podcast möchten wir der Frage nachgehen, wie Migration die Gestaltung der Stadt, also den Lebensraum der Menschen, beeinflusst. Mit dabei sind Yara. Hey. Tim. Moin. Und ich bin Nick. Yara, würdest du vielleicht den Anfang machen und uns einmal vorher den Begriff Migration erklären? Ja klar. Laut der Bundeszentrale für politische Bildung bedeutet Migration einen Wohnsitzwechsel in einen anderen Nationalstaat über mehr als ein Jahr. Zudem kann Migration aus ganz verschiedenen Motiven stattfinden und ist entweder freiwillig oder unfreiwillig. Wenn jedoch innerhalb eines Staates oder der EU migriert wird, wird der Vorgang als Binnenmigration bezeichnet. Als sogenannter, in Anführungszeichen, Deutscher mit Migrationshintergrund gilt die migrierte Person dann, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht in Deutschland geboren wurde. Dankeschön. Der Begriff Menschen mit Migrationshintergrund wird ziemlich oft verwendet, obwohl dieser von vielen negativ gesehen wird. Warum ist das so? Zunächst wurde der Begriff Personen mit Migrationshintergrund in der Verwaltungs- und Wissenschaftssprache verwendet. Doch als durch Einbürgerung und das neue Staatsangehörigkeitsrecht von 2000 der Begriff AusländerInnen nicht mehr zutraf, um Eingewanderte und ihre Nachkommen zu beschreiben, ging die Formulierung auch in die Umgangssprache ein. Heute wird der Begriff oft als stigmatisierend empfunden, weil damit mittlerweile vor allem bestimmte, in Anführungszeichen, Problemgruppen assoziiert werden. Laut der UNO-Flüchtlingshilfe Deutschland gibt es viele Vorurteile gegen MigrantInnen und Menschen mit internationaler Geschichte, wie eben auch das Vorurteil, dass sie, in Anführungszeichen, eine Problemgruppe sind oder, Zitat, Flüchtlinge ungebildet sind, sie die deutsche Volkswirtschaft belasten und uns nichts nutzen. Wenn wir uns die Fakten anschauen, fällt einem jedoch recht schnell auf, dass dies der komplexen Wahrheit nicht gerecht wird, richtig? Ganz genau. Und abgesehen davon, dass der Flüchtlingsschutz absolut keine Kosten-Nutzen-Frage sein sollte, sind Flüchtlinge für unsere Gesellschaft doch eher ein Zugewinn. Neben der volkswirtschaftlichen Hinsicht darf nicht vergessen werden, dass die deutsche Bevölkerung im Durchschnitt immer älter wird. Es herrscht Fachkräftemangel, welcher gerade in der Corona-Krise immer deutlicher wurde. Der Arbeitsmarkt und auch andere Bereiche werden also in Zukunft auf zuwandernde Personen angewiesen sein. Und wenn MigrantInnen und Menschen mit internationaler Geschichte die entsprechenden Chancen bekommen und bei Bedarf gefördert werden, können sie einen großen positiven Beitrag leisten. So ist es. Und um nochmal zu der stigmatisierten Bezeichnung zurückzukommen, gibt es denn Alternativen, welche nicht negativ assoziiert werden? Ja, und zwar werden laut dem Wörterverzeichnis der neuen deutschen MedienmacherInnen die Bezeichnung Menschen aus eingewanderten Familien oder Menschen mit internationaler Geschichte nicht negativ assoziiert. Gut, dann haben wir jetzt eine erste Vorstellung, was Migration bedeutet und einen konkreten Begriff. Könntest du uns noch kurz erzählen, wie Kultur definiert wird? Natürlich. Ich beziehe mich hierbei mal auf die Definition der Bundeszentrale für politische Bildung, da der Begriff Kultur schwer zu definieren ist, weil er im Alltag in ganz verschiedenen Kontexten verwendet wird. Der totalitätsorientierte Kulturbegriff trifft hierbei wohl am meisten auf das Thema unseres Podcasts zu. Kurz gefasst meint der Begriff Kultur den Inbegriff aller kollektiv verbreiteten Glaubens-, Lebens- und Wissensformen, die sich Menschen angeeignet haben und durch die sich eine Gesellschaft von anderen unterscheidet. Der totalitätsorientierte Kulturbegriff zeichnet sich dadurch aus, dass er von ästhetischen Wertungen und Ausgrenzungen absieht und die Gesamtheit der Denk-, Handlungs- und Wahrnehmungsmuster von Kollektiven in den Mittelpunkt rückt. Er wird durch eine Anerkennung der Verschiedenartigkeit und Gleichwertigkeit von Kulturen und kulturellen Ausdrucksformen geprägt. Die wohl bekanntesten Merkmale von Kulturen sind dabei unter anderem Feiern, Feste, Gerichte und andere Rituale, welche dazu beitragen, die kulturellen Werte und Normen einer Gesellschaft darzustellen, sichtbar zu machen, weiterzugeben und zu erneuern. Und was für eine Funktion haben Kulturen? Ich zitiere hierfür mal einen Ausschnitt aus dem gerade schon erwähnten Artikel der Bundeszentrale für politische Bildung. Eine wichtige Funktion von Kultur besteht darin, dass sie nach innen hin integrativ und nach außen hin hierarchisch und ausgrenzend funktioniert. Kultur trägt viel zur individuellen und kollektiven Identitätsbildung bei. Jedoch kann es auch vorkommen, dass die für die Kulturen kennzeichnenden Standardisierungen des Denkens, Fühlen und Handelns oft mit einer Ausgrenzung des anderen einhergehen. Dem wirken zum Beispiel neue Ansätze, die sich mit Inter-, Multi-, Transkulturalität beschäftigen, entgegen. Diese drei Begriffe beschreiben das Aufeinandertreffen zwei oder mehrerer Kulturen, die sich trotz der Unterschiede beeinflussen, das Nebeneinanderbestehen verschiedener Kulturen und die zunehmende Vermischung von kulturellen Elementen. Danke, jetzt wissen wir auch, was Kulturen sind. Wir haben uns in dem bisherigen Semester des Studiums näher mit dem Kennedy-Viertel auseinandergesetzt. Was ist die Geschichte der Migration im Kennedy-Viertel? Ursprünglich war das Viertel für Landesbedienstete gedacht. Doch Mitte der 90er Jahre kamen Familien mit vielen Kindern und geringen Deutschkenntnissen aus Osteuropa ins Viertel, wodurch der ursprüngliche Plan der Nutzung verworfen wurde. Und wie ging es nach der Zuwanderung im Kennedy-Viertel weiter? Das Viertel bekam aufgrund des Zuzugs der MigrantInnen viel Aufmerksamkeit, woraufhin Sanierungen von Gebäuden erfolgten, um das Viertel ansehnlicher zu gestalten und den Menschen einen angemessenen Lebensraum zu bieten. 1999 waren rund 17% der Bewohner migrantischen Ursprungs und die am meisten vertretenen Sprachen waren Russisch und Arabisch. Dies hat sich im Vergleich zu heute stark verändert, richtig? Ja, genau. Aus einem Interview mit der Pastorin Karin Kaschlun der evangelisch-reformierten Kirche Bloerfelde haben wir etwas über einen Teil des Kennedy-Viertels erfahren. Allerdings bezogen sich diese Informationen nicht auf die Sprachen oder die Herkunftsländer, sondern auf die im Kennedy-Viertel vertretenen Religionen. Die Pastorin wohnt schon seit ihrer Kindheit im Kennedy-Viertel und hat erzählt, dass heutzutage unter anderem vergleichsweise viele KatholikInnen, MuslimInnen und JesuitInnen vertreten sind. Der evangelische Zweig des Christentums ist laut ihr dagegen im Kennedy-Viertel nicht mehr sehr stark verbreitet, denn dadurch, dass die Bewohner überwiegend MigrantInnen oder Menschen aus eingewanderten Familien sind und meist anderen oder auch keiner Religion angehören, wird eine Vielfalt geschaffen, welche unter anderem zur Folge hat, dass nicht mehr so viele der Bewohner evangelisch sind, wie es vielleicht früher der Fall war. Auch anzutreffen sind laut der Pastorin Menschen mit russischem Hintergrund, die evangelisch sind und hier teilweise auch neu getauft werden wollen. Auch SpanierInnen, die dem römisch-katholischen Glauben angehören, oder TürkInnen, die islamisch sind, trifft sie regelmäßig im Kennedy-Viertel an. Die weiteren Glaubensrichtungen der Bewohner sind uns leider nicht wirklich bekannt und vergleichsweise eher in kleiner Zahl vorhanden. Dies ist die heutige Situation. Doch welche Initiativen wurden denn nach der Zuwanderung ergriffen, um den damals eher ausgegrenzten Migrantinnen den Einstieg in das soziale Leben außerhalb des Kennedy-Viertels zu erleichtern? Es wurden unter anderem Sprachworkshops angeboten, um den Menschen, wenn gewollt, eine Möglichkeit zur Kommunikation zu bieten. Die Angebote waren ansonsten aber eher in kleiner Zahl vorhanden. Wie sehen denn die momentanen Angebote für die verschiedenen Altersgruppen so aus? Für Kinder und Jugendliche gibt es zum Beispiel das OT, also die sogenannte offene Tür. Eine Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung, die zwar von der evangelischen Kirche betrieben wird, sich aber weitestgehend abseits von der Religion bewegt. Dies wurde damals von der evangelischen Kirche beschlossen, die sich dafür entschieden hat, nicht missionieren zu wollen, was im Normalfall für eine starke Verdrängung der Menschen aus dem Gebiet gesorgt hätte. Für Erwachsene und Ältere gibt es dann noch den Treffpunkt Gemeinwesenarbeit Bloerfelde-Eversten, welcher ein kleines Café betreibt, aber auch bei anderen Aufgaben hilft und die Menschen in der Kennedy-Straße so gut es geht unterstützt. Welchen Einfluss mögen die Wünsche und Bedürfnisse der MigrantInnen auf das Viertel an sich und die umliegenden Gebäude wohl haben bzw. gehabt haben? In dem Gespräch mit der Pastorin wurde auch deutlich, dass der Wohnraum durch den Zuzug der zahlreichen Menschen schnellstmöglich saniert und nicht sich selbst überlassen wurde. Mit der Sanierung einzelner Wohnungen haben die MigrantInnen jedoch schon begonnen, bevor das Sanierungsprogramm im Viertel angefangen hat. Auch entstand ein Treffpunkt für Gemeinwesensarbeit, welcher 1997 eröffnet wurde und die Bewohnenden als zentrale Anlaufstelle dabei unterstützt, ihr Potenzial zu entfalten. 2000 wurde das Kennedy-Viertel dann in das Bund-Länder-Programm Soziale Stadt aufgenommen, welches dazu diente, die städtebauliche Aufwertung und die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Stadt und Ortsteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf finanziell zu unterstützen. Laut der Europäischen Kommission kann sich diese Unterstützung unter anderem durch die Förderung der Kommunikation zwischen den Bewohnenden, die Beteiligung der Bewohnenden an lokalen Entscheidungsprozessen oder die Förderung der Beschäftigten und die Stabilisierung kleiner Unternehmen äußern. Dies sind jedoch nur ein paar Möglichkeiten, wie das Programm angewendet werden kann. Die Aufnahme in das Förderprogramm an sich konnte allerdings erst erreicht werden, nachdem in den 90er Jahren die Bewohnerinnen Initiativen gegründet wurden, die auf die Probleme im Stadtteil aufmerksam gemacht haben. Zusätzlich wurde der BewohnerInnenverein Wir für uns gegründet, welcher versucht, an öffentliche Gelder zu gelangen, um das Viertel weiterhin aufwerten zu können. Auch werden Feste zum Thema Diversität gefeiert, um die MigrantInnen sichtbar zu machen und wenn gewollt, ihre Kulturen zu präsentieren. 2003 wurde zudem das Projekt LOS Mikroprojekt ins Leben gerufen, welches 100.000 Euro aus dem Europäischen Sozialfonds bereitstellte, um die soziale und berufliche Integration der Bewohnenden zu verbessern. LOS steht dabei für lokales Kapital für soziale Zwecke und ist ein Modellvorhaben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und des Europäischen Sozialfonds. Da haben die Migrantinnen aber einiges auf die Beine gestellt. Auf jeden Fall. Im Viertel wurden doch bestimmt auch Veranstaltungen zum Thema Diversität gefeiert. Welche waren das denn so? Klar, es fanden zum Beispiel Veranstaltungen wie der Afrika Cup statt. Das ist ein Fußballspiel gegen Rassismus, das 2020 schon zum 15. Mal im Kennedy-Viertel veranstaltet wurde. Auch beim Stadtfest 2013, welches unter dem Motto Wir für uns stattfand, sind mexikanische Folklore-Tänze aufgeführt worden. Und das dort angebotene Essen bestand aus den Speisen vieler verschiedener Länder und Kulturen. Die Vielfalt der Kulturen im Kennedy-Viertel ist vor allem bei ebensolchen Veranstaltungen oder auch bei genauerem Hinsehen sehr präsent. Die Menschen bemühen sich, viele verschiedene Kulturen kennenzulernen und präsentieren eben diese auch mit Stolz. Wurden im Kennedy-Viertel denn noch Organisationen oder Vereine direkt von Migrantinnen gegründet? Ja, das ist zum Beispiel der Runde Tisch in der Kennedy-Straße, der in den 90er Jahren als Zusammenschluss der evangelischen und katholischen Kirche im Kennedy-Viertel entstanden ist. Auch hat sich die eben schon erwähnte Hobbyfußballmannschaft unter dem Namen FC Kennedy zusammengeschlossen, deren Mitglieder mit Stolz erzählen, in welcher Mannschaft sie spielen. Solche Organisationen und Vereine bieten die Möglichkeit, eine bessere Vernetzung unter den BewohnerInnen zu schaffen und tragen dazu bei, dass sie es leichter haben, anzukommen. Die Vielfalt des Viertels lässt sich teils schon von der Straße aus bemerken. Wie äußert sich dies? Zum Beispiel durch Menschen, die grillen. Durch das Grillen entsteht eine Vernetzung, da gerade im Kennedy-Viertel oft mit mehreren auf öffentlichen Flächen gegrillt wird. Bei den mehrfachen Besuchen haben wir das eine oder andere Mal wahrgenommen, wie die verschiedensten Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen zusammen auf der Wiese saßen, geredet und gegrillt haben. Dass diese Treffen oft auf bunt zusammengewürfelten Stühlen und Kissen aus verschiedensten Haushalten stattfinden und auch die Grills nur provisorisch aufgestellt waren, hat das Ambiente nur noch schöner und befreiter aussehen lassen. Zudem konnte man, wenn der Wind richtig stand, die Gerüche von verschiedenen Gewürzen wahrnehmen, die förmlich dazu eingeladen haben, mal vorbeizuschauen oder zeitnah selbst zu grillen. Viele Menschen gehen davon aus, dass die große Gewürzauswahl und auch andere Waren selbstverständlich sind. Jedoch sind sie alle erst durch die Migration hergekommen und würden uns sonst überhaupt nicht zur Verfügung stehen. Oft wird unterschätzt, wie wenig Waren die Lebensmittelläden eigentlich führen würden, wenn die Migration nicht stattgefunden hätte, weshalb die kulturelle Vermischung in Deutschland umso wichtiger ist. Eine Form der kulturellen Vermischung, die schon immer sehr beliebt war, ist ja tatsächlich sehr oft in der Küche aufzufinden. Wie kommt das? Vor allem die türkische Küche hat viele Gewürze nach Deutschland gebracht. Diese haben die deutsche Küche aufgefrischt, wodurch unter anderem Gerichte wie der Döner entstanden. Der Döner ist eine deutsch-migrantische Erfindung, die aus dem Leben vieler Menschen in Deutschland nicht mehr wegzudenken ist. Als eins der beliebtesten Gerichte wurde der Döner 1972 in Berlin erfunden und zeigt, wie sich zwei Kulturen einander angenähert und gemeinsam etwas sehr Erfolgreiches entwickelt haben. Durch die Migration hat sich auch die deutsche Küche erweitert und wurde durch ganz neue Gerichte bereichert, wie Pizza oder Sushi, welche auch sehr beliebt unter den Leuten sind. Heutzutage sind die populärsten Gerichte in Deutschland kaum noch aus der deutschen Küche in Anführungszeichen. Die meisten Foodtrends kommen von Übersee. Inzwischen gibt es den Döner sowohl als Luxusversion mit Blattgold oder als 2,50-Variante, das ja eher das billigere Modell wäre. Er ist eine Art deutsches Kulturgericht und zeigt, wie sich zwei verschiedene Esskulturen in der Mitte treffen und alle es genießen können. Um alles nochmal kurz zusammenzufassen, kann man sagen, dass Migration und Kulturen zusammen in der Gesellschaft wirken und diese permanent weiterentwickeln. Durch das Aufeinandertreffen mehrerer Kulturen entstehen im Laufe der Zeit neue Kulturen, die sich wiederum mit anderen mischen und wieder neue Kulturen erschaffen. Dieses sich immer weiterentwickelnde Konzept hat Auswirkungen unterschiedlichen Maßens auf das gesellschaftliche Leben und gibt ihm Vielfalt, welche wichtig für Gesellschaft ist, da sie auch unter anderem auf räumliche, soziale und kulinarische Aspekte auswirkt. Und um unseren Podcast nun zu einem Ende zu bringen, ist hier noch ein Funfact zum Schluss. Denn wusstet ihr, dass der Döner nicht so wie viele denken aus der Türkei kommt, wo er tatsächlich in der uns bekannten Form nur in den Touristengebieten zu finden ist, sondern 1972 als Fleisch- und Fladenbrot von Kardin Nurmann erfunden wurde und seinen Ursprung in Berlin hat. Und somit noch einen schönen Tag und wir hoffen, es hat euch gefallen. Tschüss. Ciao. Tschüss.